als die Tage gingen, haben neue mich erreicht. Verbittert ich und ziellos, keine Zeit nun dieser gleicht. Warte täglich auf ein Zeichen, dass ich Zukunft leben kann, dass mir Mut gibt, neu beginnen. Jetzt nicht, dann irgendwann. Diese Augen sah ich früher schon, war verwundert dieser Nähe. Blicke wunderbar vertraut, wünsch mir, was ich in ihnen sehe. Und die Stimme lässt mich sehnen nach der weichen, warmen Hand, nach der herzlichen Umarmung, nach dem fremden, fernen Land. Manchmal trifft ein Lächeln, zieht rein ein Herz, das verzweifelt durchsucht, ohne jeden Schmerz. Gib ihm neue Kraft, wieder lang zu sehen, endloses Meer Gedanken in deine Weiten durchgehen. Ich jetzt empfinde hier, ich dir nahe Worte sage, bevor ich diese Zeit verliere. Bin bereit für jedes Wort, das aus meinem Fühlen wird. Will nicht ohne Versuch verweilen, es ist so menschlich, wenn man irrt. Endloses Meer Gedanken.